Wien 2, Heidgasse. Gedenktafel für Leopoldstädter Spanienkämpfer. Im Juli 1936 putschten faschistische Militärs unter General Franco gegen die demokratisch gewählte Regierung Spaniens. Zehntausende Menschen aus aller Welt gingen nach Spanien, um die Republik in ihrem Kampf gegen den Faschismus und für Demokratie zu unterstützen. Auch aus der Leopoldstadt schlossen sich Kämpfer den internationalen Brigaden an. Die Republik wurde 1939 von den Truppen der faschistischen Generäle mit maßgeblicher Unterstützung durch Hitler-Deutschland besiegt. Viele Kämpfer flüchteten nach Frankreich, wo sie in Internierungslagern festgehalten wurden. Leo Engelmann wurde am 30.09.1914 in Wien als Sohn von Moses und Lea Engelmann geboren und lebte in der Ibsstraße 27. Im Juni 1937 ging er nach Spanien, kämpfte im Bataillon 12. Februar. Ab 1939 war er in mehreren französischen Lagern und in Djelfa, Algerien, interniert. Nach der Befreiung Nordafrikas durch die Alliierten im November 1942 kämpfte er für ein Jahr in einem englischen Pionierkorps. Im November 1943 emigrierte er in die Sowjetunion. Mitte 1944 kam er zurück nach Österreich und war Mitbegründer der Partisanengruppe Kampfgruppe Steiermark. Wenige Tage vor Kriegsende in einen Hinterhalt geraten, wurde er am 1. April 1945 im Reichsarbeitsdienstlager St. Oswald ob Freiland von Arbeitsdienstleistenden ermordet. Moses Fisch wurde am 12.06.1910 in Kopičince, Galizien, geboren. Er war Handelsangestellter. Nach seiner Heirat mit Lilli Blumenstock am 4.03.1934 in der Synagoge in der Kluckigasse lebte er in der Praterstraße 50, Tür 5. Über die CSR ging er nach Spanien und ist am 1.04.1938 in den Kämpfen um Batea gefallen. Julius Günser wurde am 6.12.1910 in Wien geboren. Er ist in der Leopoldstadt aufgewachsen und war an verschiedenen Adressen wohnhaft. Er war in der 11. Internationalen Brigade, Bataillon 12. Februar. Nach 1939 im französischen Widerstand ging er 1943 unter falschem Namen zurück nach Wien. Am 26.08.1943 wurde er von der Gestapo verhaftet und gefoltert, hielt den Verhören nicht stand und belastete durch seine Aussagen Mitkämpfer. Er wurde am 26.01.1945 ins KZ Mauthausen gebracht und dort am 19.02.1945 ermordet. Erich Horetzky wurde am 5.03.1914 in Wien geboren. Er studierte Medizin. Vor seinem Weggang nach Spanien im Oktober 1937 war er in der Sperlgasse 40 gemeldet. Im März 1938 ist er noch in einer Standesliste der 11. Internationalen Brigade verzeichnet. Wann und wo er gefallen ist, konnte nicht eruiert werden. Heinrich Kempf wurde am 13.06.1904 in Wien geboren. Er war Bauschlossergehilfe und war im Café Moser, Prater 178, polizeilich gemeldet. Im Oktober 1936 ging er nach Spanien, wo er nur wenig später in den Kämpfen auf dem Universitätsgelände in Madrid am 19.11.1936 gefallen ist. Schomer Lechtmann wurde am 1.8.1916 in Dunajewce geboren. Er lebte in der Ibsstraße 28. Er leitete eine Gruppe des Hashomer Hatzair und ging Anfang der 30er Jahre nach Palästina. Dort heiratete er Tonja Bialer, mit der er zweimal wegen illegaler Betätigung für die Kommunistische Partei Palästinas verhaftet und in der Folge von den britischen Behörden abgeschoben wurde. Im Dezember 1937 ging er von Frankreich nach Spanien. Ab 1939 war er in den französischen Lagern Saint-Cyprien, Gurs und Le Vernet interniert, von wo er am 12.08.1942 nach Auschwitz deportiert wurde. Im Jänner 1945 ist er beim Evakuierungsmarsch von Auschwitz ums Leben gekommen. Dr. Herbert Josef Manowil wurde am 9.10.1906 in Graz geboren. Er war Rechtsanwalt, lebte in der Tempelgasse 7. Nach seiner Heirat mit Dr. Marie Wilhelm, spätere Langer, in der Synagoge in der Tempelgasse, wohnte er in der Heinestraße 41. Er war in der 11. Internationalen Brigade, wurde am 1.4.1937 in den Kämpfen am Jarama schwer verwundet und ist im Feldspital Colmenar gestorben. Alfred Gottfried Oxhorn wurde am 6.4.1915 in Wien geboren und wohnte in der Großen Sperlgasse 37a. Sein Vater Simche hatte in der Heidgasse 2 ein Gemischtwarengeschäft. Nach der Matura ging er nach Frankreich und im Jänner 1937 nach Spanien. 1939 im Lager Gurs interniert, gelang ihm die Flucht und er schloss sich Widerstandsgruppen in Frankreich an. 1942 wurde er unter falschen Namen als Dolmetscher bei der deutschen Kriegsmarine in Bordeaux eingeschleust. Am 30.01.1943 von der Gestapo verhaftet, kam er im Mai 1943 ins KZ Mauthausen, wo er am 20.10.1943 erschossen wurde. Leopold Gustav Stockinger wurde am 9.11.1907 in Wien geboren. Er war Kapellmeister, war verheiratet und hatte 2 Söhne. Er wohnte in der Ferdinandstraße 28. Nach Spanien kehrte er nach Wien zurück. Im August 1941 wurde er von der Gestapo verhaftet und am 14.08.1944 in Brandenburg hingerichtet. Franz Storkan wurde am 4.09.1904 in Bad Vöslau geboren. In den 30er Jahren lebte er in Wien und war zuletzt in der Vereinsgasse 2 bei Arthur und Cecilie Samek gemeldet. In dieser Wohnung war die Zentrale der ersten illegalen Transportorganisation untergebracht, die die Abreise der SpanienkämpferInnen organisierte. Am 12.03.1937 wurde diese von der Polizei aufgedeckt und in der Folge wurden Franz Storkan und das Ehepaar Samek verhaftet. Storkan flüchtete 1938 nach Frankreich, wurde 1940-41 in den Lagern Gurs und Le Vernet interniert und reihte sich nach erfolgreicher Flucht in den französischen Widerstand ein. Im Jänner 1944 kam er als französischer Arbeiter getarnt nach Österreich zurück. Im Juli 1944 verhaftet, kam er ins KZ Dachau. Am 7.4.1945 wurde er im Krematorium des KZ Dachau ermordet. Walter Svoboda wurde ungefähr 1910 geboren und lebte an einer unbekannten Adresse im 2. Bezirk. Im Dezember 1936 ging er nach Spanien und wurde im August 1937 schwer verwundet. 1940 schloss er sich dem französischen Widerstand an und ist im Rang eines Kommandanten der französischen Armee im März 1945 in Saint-Nazaire gefallen. Bruno Weingast wurde am 28.03.1912 in Skawa, Galizien, geboren und ist im 2. Bezirk aufgewachsen. Wegen illegaler kommunistischer Betätigung von der Universität Wien ausgeschlossen, konnte er sein Chemiestudium in Mailand abschließen. Im September 1937 ging er nach Spanien und Ende 1938 nach Brüssel. In der dortigen Widerstandsbewegung konnte er seine Fachkenntnisse als Chemiker nützen, um Spezialisten in der Herstellung von Sprengstoff auszubilden. Im August 1943 von der Gestapo verhaftet, wurde er am 26.02.1944 in Vorbrendonk erschossen. Irene Philipp, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes.